In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Wir schreiben Mittwoch, den 13. November, und wie sich das für Düsseldorf gehört, stehen die Weihnachtsbuden schon und die Weihnachtsbäume stehen auch schon in der Innenstadt. Man kann ja nie früh genug damit anfangen, ne? Und obskure Ausstellungsstücke gibt es auch inzwischen von diesem Thyssen-Gebäude, was ja eigentlich abgerissen wollte, werden sollte, glaube ich, oder zumindest sehr lange leer stand und jetzt wieder bevölkert wird, weil ich glaube, es steht unter Denkmalschutz wegen grob fahrlässiger Hässlichkeit oder so. Ja. Willkommen in Tscheikes Märchenland. Kasse, Familie Tscheike wünscht frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Damit fangen die im November an. Zur Eule, Badische Weinstube. Vielleicht hören die mich auch, weil sie sind irgendwie am Arbeiten hier. Wildsaubratwurst. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas gegessen auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Außer vielleicht mal die Crepe-Reste von der Königin. Ja, wir sind auf dem Weg zum Cash und raus. Wieder nach Büchern gucken, auch wenn jetzt, ich glaube, 2 Wochen hintereinander das Fall war, oder die 2 letzten Besuche halt, dass ich da gar nichts gesehen habe an interessanteren Büchern, und hatte auch das Gefühl, ich kenne den Kram jetzt, der da angeboten wird. Wie heißt das? Feilgeboten wird? Oder heißt das, zum Falschen angeboten wird? Ich weiß es nicht. Aber damit wir mal wieder nach Tempelfort kommen, damit wir mal wieder einen schönen längeren Spaziergang hier machen, weil von meinem erstrebten Ziel der 10.000 Schritte täglich war ich eben noch 9.800 Schritte entfernt, und das ist für mittags eine ordentliche Leistung. Ja, muss hier gleich mal einen Umweg machen, denn dort ist ein Laubbläser. Da sind sogar 2 Laubbläser unterwegs. Und ich glaube, das sind diese Art von Laubbläser. Ich glaube, da kannst du einen Düsenjet nebenstellen und sowas. Man würde den Geräuschpegel nicht großartig unterscheiden können. Kurze ist interessiert, aber ist natürlich auch eigentlich ein bisschen laut. Jetzt muss ich gucken, wo die her. Ah, die Alltagsspiele, ne? Geh durch den Hofgarten und finde den Weg an den Laubbläsern vorbei, sodass du nicht so viel Geräusch abbekommst. Aber jetzt sieht man auch, was sich hier ein bisschen getan hat. Hier haben sie eine feste Sandschicht auf den Gehwegen. Und der Ruckelparcours ist gewichen. Gucken, ob der wiederkommt oder ob das wirklich nur Sand ist, der weggespült werden kann. Oder und. Bla. Ja. Für die Kurze habe ich diesmal sehr wohl die Halskrause mitgenommen, dafür keine Matschklamotten. Das heißt, also da ist der nächste Laubbläser. Das ist ja unglaublich. Schaukeln. Jetzt im Hofgarten wahrscheinlich nicht geben, denn ich glaube, da ist die Schaukel nass. Und irgendwie habe ich gerade auch keine Tüte dabei, auf die ich setzen könnte. Und ist jetzt auch nicht der Spielplatz, an dem sie rumkreischt, wenn man da entlang fährt. Das macht sie ja gerne in Gerresheim. Da sind aber auch die Schaukeln deutlich anspruchsvoller für so Einjährige. Und Autofahrer, die Fahrlinie von Kinderwagenschiebern kreuzen, ihnen die Vorfahrt sozusagen nehmen und dann einem zuwinken, als hätte man sie gerade freiwillig vorgelassen, die soll auch der Blitz beim Scheißen treffen. Ja, und an die Mitarbeiter von Ergo unter meinen Zuhörern: ich weiß, dass Ergo-Mitarbeiter mich hören, denn bin in diesem Jahr zum beliebtesten Lauflabercast gewählt worden der Firmen Cogito und Summ. Und von daher wird die Konkurrenz nicht müde sein, alles zu verfolgen, was dort empfohlen wird. Ja, also, kleiner Lifehack für Ergo-Mitarbeiter. Wenn Sie ein Büro-Nickerchen vollziehen, dann machen Sie doch vorher die Lamellen zu. Wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Babywagenschieber da vorbeikommen und ein Foto machen, wie Ihnen gerade das Maul aufsteht. Lifehack Ende. Ja, und kann ich meiner Krankenkasse eigentlich einen Link zu meinem Podcast schicken, damit die sich da rausrechnen, wie oft ich in letzter Zeit fußläufig an der frischen Luft gewesen bin? Das wäre doch total nett von mir, oder? Wir sind wieder in Gerresheim und da machen wir einen kleinen Restaurantführer. Bei Ulla gibt es heute Hühnerfrikassee mit Reis und Salat für 7 Euro. Da kannst du nichts sagen. Ja, ich komme hier gerade wieder am Buhlplatz vorbei. Ich glaube, ich habe schon zweimal über diesen Buhlplatz geredet. Ich weiß gar nicht, wie der Platz eigentlich heißt. Für mich heißt der Buhlplatz, vielleicht heißt er auch Alter Markt. Das weiß ich nicht. Und da stehen halt diese dickarmigen Bäume. Ich bin ja ausgezeichneter Baumkundler. Ich habe keine Ahnung, was das für Bäume sind, aber ich glaube, die sind auch am Rhein da, Richtung Theodor-Heuss-Brücke. Es fängt ein bisschen an zu regnen. Ich mache ein bisschen Verdeck hier über die Prinzessin machen, was die Prinzessin natürlich irritiert und sie guckt jenseits des Verdeckes, was das denn jetzt schon wieder soll. Ja, jedenfalls bei diesen Bäumen am Gerikusplatz haben sie die Blätter abgenommen, also extra und wahrscheinlich beschnitten, keine Ahnung was. Und das haben die am Montag gemacht und seitdem spielt ja auch niemand mehr Buhl. Ich weiß nicht, ob die in Ferien gegangen sind oder die Winterpause. Aber da buhlt keiner mehr. Ja. Ja. Eben in Pempelfort sah es auch ein bisschen dämmernd aus. Und da ich dann irgendwie keine Lust hatte, irgendwie so im Stockdustern nach Hause zu kommen, dachte ich, jetzt aber mal fix. Dann habe ich die 701 genommen zur 773. Ne, zur U73, oder? 773 ist, glaube ich, der Bus. Und man pempelt vor der Straße gesehen. Es ist eigentlich erst kurz nach 4. Also es dämmerte schon recht früh. Dafür, dass wir ein bisschen Sonnenstrahlen auch abbekommen haben, ist das schon einigermaßen erträglich. Und jetzt wollte ich hier noch zu Fuß nach Hause gehen, damit wir noch ein bisschen Frischluft mitkriegen. Wir kriegen jetzt eher ein bisschen Regen mit. Aber das ist das Risiko, mit dem man hier so ein bisschen spielt. Ich habe ja eine Kapuze. Und dann geht es vielleicht auch so. Ich habe ja keinen Popschutz, keinen Windschutz in meinem Mikro. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so regentechnisch auf das Mikro poppt. Wenn ja, können Sie jetzt auch aufhören zu hören, denn es wird weiter regnen und weiter poppern. Ja. Und wir waren gerade noch ein bisschen einkaufen. Es gibt ja nur im Rewe an der Münsterstraße diesen Tee mit Sepia, Stevia irgend Kram. Blätter, glaube ich. Das sind, glaube ich, Stevia-Blätter oder irgendwie sowas, was weniger Kalorien hat. Ansonsten weiß ich nicht, wie sich das gesundheitstechnisch auswirkt. Ja. Und ja, wie gesagt, da gibt es nur einzig und allein dort scheinbar bis in Düsseldorf diesen Tee von Teekanne, der relativ teuer ist. 2,70 kostet er, glaube ich. Und den trinke ich relativ gerne. Ich trinke aber auch andererseits kalten Tee mit Stevia-Süßungspilchen. Und der schmeckt relativ ähnlich. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kügelchen dann in diesem Spender drin sind. Aber da tut sich dann, also ist es dann nicht so, ist es, wenn ich da vorbeikomme, dann nehme ich den Kram schon mal mit. Wenn er ausgeht, wie in letzter Zeit bei uns zu Hause der Fall, dann habe ich noch Alternativen. Yeah! Also ich habe mir noch dunkles Krombacher gekauft, weil von Krombacher kriege ich normalerweise keinen Schädel und hoffe, das ist bei dunklem Bier von denen auch der Fall. Und Brezeln, weil die Kleine isst ja Brezeln für ihr Lieben, für ihr Lieben gern, für ihr Leben lieben. Gern. Und dann war ich noch in diesem, es gibt in Pempelfort ja noch so einen günstig drangekommen Laden. Und da wusste ich, dass sie auch Gewürze haben. Und da habe ich ein Pöttchen, das war ein indisches Curry, geholt, weil die hatten auch Thai-Curry, aber da stand dran, das wäre scharf. Und ich habe mir so ein Pöttchen indisches Curry geholt für 1,30 Euro. Ein Pöttchen, das so aussieht, als wäre es doppelt so viel wie das, was wir zu Hause hatten. Hergestellt in Deutschland. Und ich weiß gar nicht, ist das dann okay so oder ist das so geschmacksneutral, dass man da keinen Geschmack rausziehen kann. Das weiß ich nicht, aber bei den Multikocher-Rezepten hatte ich, glaube ich, einige mit Curry. Heute gab es Fisch, also Seelachs mit, ich weiß gar nicht, wie es heißt, mit Curry. Als ob das Gericht wäre. Also ja, Curry mit Seelachs, ähnlich. Und halt Reis. Und das hat die Kurze wieder sehr gerne gegessen. Wobei mittlerweile ich sogar will ich aufpassen muss, dass da nicht wirklich Gräten dabei sind, die Kleine sich reinstopft. Aber das war wohl nicht der Fall. Die lebt noch, krächzt nicht. Und da scheine ich all die Gräte rausgepult zu haben, die gefährlich gewesen sind. Weiß auch nicht, ob die gefährlich waren oder ob die Prinzessin einfach alles runtergeschluckt hat, was ihr in die Quere gekommen ist. War halt nur an dem Reis überhaupt nicht interessiert. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Oder ist im Reis irgendwas total Wichtiges drin? Sie hatte heute ein bisschen Augenringe. Da weiß ich nie ganz, wo das eigentlich hergekommen ist. Und sie hat heute Morgen eigentlich ganz gut geschlafen. Lacht sich gerade auch wegen irgendwas wieder kaputt. Also hat, glaube ich, knapp 2 Stunden geschlafen. Ich wollte die eigentlich mal umtrainieren, dass sie Mittagspause pennt und nicht morgens. Aber das funktioniert nicht so ganz. Also die ist manchmal nach irgendeinem Morgenprogramm schon direkt so müde, dass sie schon vor 12 halt wirklich fast umkippt. Ich glaube, es ist der Regen darüber, über den sie sich da gerade kaputt lacht. Ja. Ne, so, dass es halt dazu kommt, dass man meist den Morgen halt auch zu Hause verbringt. Weil sie halt morgens so ein bisschen spielt, dann schläft und dann mache ich mich ans Essen und dann gibt es Mittagessen und dann wird wieder gespielt und dann sind wir fertig für das Nachmittagsprogramm. Was heute, wie gesagt, ist ein länglicher Spaziergang aufs Ufer. Passant weggegähnt. Und ich wundere mich gerade wieder, wie die Zeit verstreicht. Wenn man hier entlang geht und sabbelt, da ist man ruckzuck bei 10 Minuten. Und auf dem Nicht-Gerresheimer Teil, im Nicht-Gerresheimer Teil dieser Folge, da war ich, glaube ich, bei 5,5 Minuten. Aber ich glaube, da waren halt die Infos auch ein bisschen gedrückter, gedrängter, kompakter. Und nicht so wie hier. Man hat nichts zu sagen und lässt die Maschine trotzdem weiterlaufen. Ja, jetzt wird es aber durchaus dunkel. Und es regnet, das heißt, Schaukeln fällt dann ins Wasser. Aber die hat ja gerade auch Spaß am Regen. Und hatte gerade wieder sehr viel Spaß an Passanten. Dann war wieder so eine denkwürdige Fahrt mit, wie viel waren wir? Vier Kinderwagen auf dem Weg nach Hause. Vielleicht ist das so ein bisschen die Zeit, wo die Kinder nach Hause kommen. Da kann es dann schon mal passieren, dass da vier vorne drin stehen. Oh, da musste man teilweise halt Platz machen, dass die vorderen nach hinten durchgingen. Also ein Kinderwagen, weil einige, die aussteigen wollten, standen natürlich günstigerweise ganz vorne. Und dann war wieder zum Gucken. Also da stand man da draußen mit seinem Kinderwagen, wollte offensichtlich wieder in die Straßenbahn. Und wie die Leute dann noch einen durch den Weg huschen, weil sie meinen von wegen, ach, ich mach jetzt mal schnell und dann nutze ich die Gelegenheit, dass sie da noch eben und dann möchte die Leute einfach nur ins Gesicht springen. Aber ich sage ja nichts und das ist natürlich auch immer ein bisschen blöd, weil die andere Wagenfahrerin hat dann schon gesagt, könnten Sie mal eben warten. Wir wollten noch eben hier rein, dann kann die Straßenbahn noch weiterfahren. Und dann haben die Leute dann doch angehalten. Also das war dann doch schon besser als nichts zu sagen. Die direkte Ansprache ist manchmal dann doch sinnvoll. Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen. Aber ich habe eigentlich auch keinen Bock, so richtig in Kontakt zu treten mit anderen Leuten hier in der Straßenbahn. Das hindert einen ja immer so ein bisschen. Und naja. Auf die 10 Sekunden, mehr oder weniger, kommt es mir dann eigentlich auch nie an. Ja, aber so sind die einen so und die anderen anders. Mit diesem versöhnlichen Schlusswort schicke ich euch in einen Mittwochabend. Der Jogger kommt gerade wieder zurück, auch gut. Lasst euch was, bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.